Clara und Robert Schumann galten bis vor wenigen Jahren verklärt als ideales Künstlerpaar. 1994, im 175. Jahr von Clara Schumanns Geburt, sieht sich die Öffentlichkeit mit etwas widersprüchlicheren Projektionen konfrontiert. Kinofilme, Theaterstücke, Festivals, schließlich sogar Briefmarken und der 100-Mark-Schein bieten Facetten jenes Mythos und gehen alle nicht mehr in diesem auf. Gleichzeitig erscheinen alle wissenschaftlichen Versuche, sich der Persönlichkeit Clara Wieck-Schumanns bildhaft gültig zu bemächtigen, als unvollständig, wenig befriedigend. Christine Lemke, die Autorin des nun folgenden Features, nähert sich der Virtuosin, Komponistin und Verlegerin gleichfalls über das Bild. Mein Herz stand immer fremd in der Welt, so hat sie ihre literarisch-musikalische Collage genannt. Splitterhaft konfrontiert sie darin sechs Clara Schumann-Biografien aus den Jahren 1882, 1938, 1991 und 1992, sowie verschiedene musikalische Lesarten. Und sie skizziert in der Form des Vexierspiels eine reichlich widersprüchliche, für manchen gewiss befremdliche Physiognomie. Dies Bildnis, Clara Wieck, Ehefrau und Interpretin, Mutter und Tochter, Pianistin, Komponistin, Witwe und Priesterin, Großmutter und Kind, Lehrerin, Herausgeberin, Tochter und Schülerin, Tochter und Verlobte, Virtuosin, Gralshüterin. Wunderkind, Schumann, Clara. Ein ganz besonderer Zauber, der feine Zufall hat Lamara, Maria Lipsius, 1882. Es war keine glücklichere, keine harmonischere Vereinigung in der Kunstwelt denkbar, als die des erfindenden Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee repräsentierenden Komponisten mit der ihre Verwirklichung vertretenden Virtuosin. Beide übten die Kunst nach verschiedenen, aber gleichbedeutenden Richtungen aus. Interpreten desselben poetischen Gefühls schauten und verkündeten sie dasselbe Vorbild des Schönen, waren sie von demselben Abscheu gegen Triviales in der Kunst, von derselben Ehrfurcht für gleiche Eigenschaften erfüllt. Hand in Hand gehend trugen sie gleiche Kränze und gleiche Palmen, ernteten gleichen Beifall, denn ihn oder sie bewundern heißt beide bewundern, die in verschiedenen Zungen, aber im herrlichsten Einklang sangen. Die Annalen der Kunst werden beider Gedächtnis in keiner Beziehung trennen und ihren Namen nicht vereinzelt nennen können. Die Zukunft wird mit einem goldenen Schein beider Häupter umweben, über beiden Stirnen nur einen Stern erglänzen lassen, wie auch ein berühmter Bildner unserer Zeit die Profile des unsterblichen Paares schon in einem Medaillon vereinigt hat. Hiller wollte, dass auf dem Doppelmedaillon von Rietschel Clara vorne zu sehen war. Schumann widersprach und lehnte ab. Der schaffende Künstler habe Vorrang vor dem Reproduzierenden. So reagiert nur jemand, dem es nicht nur um ästhetische Fragen geht. Schumann hat ganz offensichtlich unter der Tatsache gelitten, dass seine Frau in der Öffentlichkeit bekannter und sehr viel anerkannter gewesen ist als er, was sich zum Beispiel sogar darin zeigt, dass Breitkopf und Hertel Kompositionen von ihm zurückschicken, aber sich um die ihrigen bemühen. Schumann will sie auf ihren Platz verweisen. Ob bewusst oder unbewusst dient der Widerstand gegen Konzertreisen, der ständige Hinweis darauf, dass Komponieren wichtiger sei als ihre Arbeit, die Kritik an ihrer Spielweise verbunden mit den mangelnden Übungsmöglichkeiten, die zum Verlust ihrer technischen Sicherheit führen, dem Abbau ihres künstlerischen Selbstbewusstseins. Beatrix Borchert, 1992. Carla Höcker, Regensburg, 1938. Clara konnte mit 5 Jahren noch nicht sprechen und hörte in ihrem 8. Lebensjahr immer noch schlecht. Es ist, als hätte die Natur diesen zarten Organismus vor allzu früher Entfaltung hüten wollen, wohl wissend, wie nötig er die gesammelten Kräfte im späteren Leben brauchen würde. Und so verträumte die kleine Clara in einer seltsam vegetativen Haltung ihre ersten Lebensjahre. Der Vater hatte sich früh von der Mutter getrennt. Er war für Clara der Abgott, der Herrscher, ihre ganze Welt. Nancy Reich, Rheinbeck, 1991. Wieck war so autoritär und übte so viel Druck auf seine Frau aus, dass ein normaler, freundlicher Umgangston zwischen den beiden in den 8 Jahren ihrer Ehe wohl kaum die Regel gewesen sein dürfte. Die Taubheit und die ständige Beschäftigung mit sich selbst mögen für Clara als eine Art Puffer gegen die ständigen Spannungen im Haus gedient haben. Es war bestimmt angenehmer, Worte ganz von sich fernzuhalten, als Disharmonie und Dissonanzen an sich heranzulassen. Musik dagegen bedeutete weder Zorn noch Bedrohung. Musik war etwas Sicheres. Ihr ganzes Leben lang sollte Musik für Clara ein Trost sein, eine Hilfe, Kummer und Schmerzen leichter zu ertragen. Eva Weisweiler, Hamburg, 1990. Marianne übt Klavier, Wieck reist nach Wien, um neue Flügel zu kaufen. Clara liegt in ihrer Wiege und schweigt. Sie ist ein großes Kind mit den schwarzen Haaren und mandelförmigen Augen der Mutter. Und kräftige Klavierfinger hat sie auch. 10 wohl ausgebildete kleine Hämmerchen, prädestiniert zum Tonleiterspiel. Wie oft hat Wieck sich über ihre Wiege gebeugt und ihr Do, Re, Mi, Fa, Sol kleine Arienmotive vorgesungen. Es ist nichts zu machen, sie schweigt. Wenn Wieck auf Reisen ist, gibt Clara manchmal unverständliche Laute von sich. Es ist seltsam friedlich, wenn sein durchdringendes Organ nicht ertönt. Sie kann jetzt auch krabbeln und sich über die engen Stiegen zu Johanna Strobel, der alten Magd, hinunterarbeiten, die nicht viel spricht, aber immer guter Dinge ist, während Marianne bekümmert wirkt, weil sie schon wieder ein Kind erwartet. Am 27. August 1821 bekommt sie einen Sohn, den sie Alwin nennen wird. Ein Junge, hat Wieck gesagt, tauge nicht zum Künstler. Das Beste, was man aus ihm machen könne, sei ein ordentlicher Kerl. Catherine Lebrun, München, 1992. Am 18. September 1824 begann für die fünfjährige Clara der systematische Klavierunterricht. Eine Vorrichtung an der Klaviatur, Chiroplast genannt, sorgte für die richtige Haltung von Oberkörper und Armen. Die Finger brauchten nur noch locker über die Tasten zu gleiten und die kleinen Stücke auswendig nachzuspielen, die Friedrich Wieck für seine Tochter komponierte und ihr vorspielte. Sie konnte Noten lesen und schreiben, bevor sie auch nur einen Buchstaben kannte. Sprechen hatte sie erst sehr spät und sehr mühsam gelernt, zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr. Sie verstand damals auch kaum, was andere sagten und wurde deshalb oft für schwerhörig gehalten. Doch ihre eigentliche Sprache war die Musik. Das beste Kommunikationsmittel mit jenem Menschen, der ihr nach dem Verlust der Mutter alles bedeutete. Mit dem strengen Friedrich Wieck, ihrem abgöttisch geliebten Vater und Lehrer. Mann und Weib und Weib und Mann. Liebe Clara. Lieber Robert. Meine liebe Clara. Mein lieber, lieber Robert. Guten Morgen, mein Klärchen. Guten Morgen, mein lieber Herzensrobert. Mein holdes, geliebtes Mädchen. Mein herzinnigst geliebter Robert. Du allein bist mein Trost. Du bist mein einziger Schutz. Du bist wirklich ein Mann im schönsten Sinne des Wortes. Es ist mein höchster Zweck auf dieser Welt, der, dich glücklich zu wissen in meinem Besitz. Da sie endlich vereint, waren, begannen Robert und Clara, ein gemeinsames Tagebuch, das sie abwechselnd führen wollten, und zwar in wöchentlichem Wechsel. Die Gewohnheit, sich täglich Notizen zu machen, war damals allgemein verbreitet. Das Ehetagebuch, jedoch war ihre ureigene Erfindung. Für Clara und Robert war es genau das Richtige, weil beide sich schwer damit taten, sich im Gespräch zu äußern. Claras Schweigsamkeit hing vielleicht mit ihrer kindlichen Sprachhemmung zusammen. Bei Robert war die Wortkargheit anfangs wohl nur Schüchternheit und jugendliche Unsicherheit. Sie blieb aber über das Jugendalter hinaus bestehen und wurde immer ausgeprägter, bis hin zu Zeiten totaler Sprachlosigkeit, in seinen späteren Jahren. Er äußerte sich am liebsten mit der Feder. Schreiben war die ihm gemäße Äußerungsform für die Sprache wie für die Musik. So wurde das Tagebuch der Eheleute ihr wichtigstes Kommunikationsmittel. Es spiegelt nicht nur das Alltagsleben im Hause Schumann wider, sondern es verzeichnet auch alle Gefühlsschwankungen in Roberts und Claras Beziehung. Reflexionen über die von ihnen komponierte, vorgetragene oder angehörte Musik und Charakterschilderungen, zum Beispiel bedeutender Künstler, die wir in der Nähe gesehen. Schwierigkeiten, Ängste, Klagen. Alles teilten sie einander in den Tagebuchblättern mit. Das Tönen und Musizieren macht mich beinahe tot jetzt. Ich könnte darin untergehen, sagte er. Und auch, ach, ich kann nicht anders. Ich möchte mich tot singen wie eine Nachtigall. Tot singen wie eine Nachtigall? 138 Lieder von bezaubernder Schönheit allein im Jahre 1840. Wo kommen sie denn noch her, die Funken, staunte seine Frau. Vom Glück. Vom Glück? Von der Aussicht auf vollständige Heilung, die sich ihm durch die Gegenwart der starken Clara... Der starken Clara. ...zum ersten Mal eröffnete. Genährt wurde dieser schier unerschöpfliche Strom von Liedern aus Schumanns literarischer Bildung, aus seiner intensiven Beschäftigung mit Schubert. Was ihn für diese Kunstgattung geradezu prädestiniert erscheinen ließ, waren seine außerordentliche Sensibilität, die unbändige Fantasie... Unbändige Fantasie! ...aber auch seine Ängste, seine bangen Vorahnungen... Vorahnungen? ...vom Wahnsinn. Aber neben viel Bereicherndem und Schönem, neben dem schwebenden Akkord inniger Liebe... Inniger Liebe! ...klangen doch auch hier und da Dissonanzen... Dissonanzen? ...auf. Sie betrafen Claras Kunstausübung. Eine weichere und schwächere Natur hätte sich nach all den vorangegangenen Kämpfen sicher gern und willig der Atmosphäre häuslicher, menschlicher Harmonie hingegeben. Aber Clara war eine viel zu starke Persönlichkeit, um sich selbst aufzugeben. Auch nicht um des geliebten Mannes willen. Roberts Kunst. Roberts Kunst. Namentlich sein kompositorisches Schaffen hatte vorzugehen. Darüber waren sich beide einig. Aber in solchen Zeiten, die Clara unerwünschte Ruhe aufzwangen, fühlte sie sich unbefriedigt. Ja, mehr als das, sie litt unter dieser Vernachlässigung ihrer Pflicht gegen sich selbst. Ihrer Pflicht gegen sich selbst. So ist diese Zusammenarbeit, die Generationen als Vorbild einer auf gleichberechtigte Ergänzung von Fähigkeiten angelegte Künstler- und Liebesgemeinschaft, Künstler- und Liebesgemeinschaft, erschienen ist, das Ergebnis eines Unterwerfungs- und Anpassungsprozesses, einer Anpassung an Geschlechtsrollen. Geschlechtsrollen. Einer Unterwerfung unter Leistungszwang und Hierarchisierung. Statt der gleichberechtigten Entfaltung aller Fähigkeiten können beide in dieser Gemeinschaft nur bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Dadurch, dass sich dieser Prozess in der sich allgemein durchsetzenden Arbeitsteilung zwischen Komposition und Interpretation widerspiegelt, schien er als historisch notwendig legitimiert. Das Glück, die Harmonie, von der Liszt spricht, ist nicht der Imagination der Biografen und Belletristen entsprungen, sondern dem Selbstverständnis. Selbstverständnis. Von Clara und Robert Schumann. Beide standen unter dem Druck, diese Ehe als glückliche und harmonische Ergänzung von Fähigkeiten nicht nur nach außen, sondern auch einander gegenüber darzustellen. Denn es gab keinen Weg, zurück. Zwei Tage später suchte sie Streit mit ihm, warf ihm vor, dass er immer wieder das eine tue, das zu schrecklich sei, um es beim Namen zu nennen, womit sie zweifellos seine Homophilie meinte, den wundesten aller wunden Punkte, über den er sich selbst niemals Rechenschaft abzulegen gewagt hätte, weil er trotz der Sonnenjünglinge, Schwärmabende und attischen Nächte auch mit Frauen schlief. Anders als der kleine Walter von Goethe, der zwar bedauernswert, aber wenigstens mit sich identisch war. Nach dem Streit wurde er von fürchterlicher Angst befallen, als hätte ihn die Mutter gesehen und als wäre alles heraus. Mir ist genau, als würde ich armer von Sinnen kommen. Es geschieht heute etwas, dem ich nicht gewachsen bin, schreibt er in sein Tagebuch. Eva Weisweiler. Adieu, Virtuosin. Adieu, Klavierlehrerin. Nicht einmal arbeiten durfte sie für ihren Hypochonder, der bei aller Hypochondrie immer noch Kraft zum Beischlaf fand und darüber mit widerwärtiger Akribie Protokoll führte, weil er sich und der Nachwelt beweisen wollte, dass er trotz seines Schwärmens für Sonnenjünglinge ein ganzer Mann war und aus dem Springbrunnen seines Schöpfertums Kinder und Symphonien zeugen konnte, so viel er nur wollte. Sie hasste diese lächerlichen Eintragungen und den Beischlaf mit dem aufgedunsenen, nach Bier riechenden Mann. So liebe kleine Kinderlein. Ludwig, der älteste Sohn, wird mit 23 Jahren lebendig in einer Irrenanstalt begraben. Julie, verheiratete Marmorito, 3 Kinder, stirbt mit 27 schwindsüchtig. Felix, der jüngste Sohn, stirbt im Alter von 24 Jahren an Lungentuberkulose. Ferdinand, Kriegsveteran, verheiratet, 6 Kinder, stirbt mit 42, morphiumsüchtig. Elise, die zweite Tochter, verheiratete Sommerhoff, 4 Kinder, Klavierlehrerin, Amerikareisende, stirbt mit 86. Marie, die älteste Tochter, Haushälterin, Lebenspartnerin der Mutter, Nachlassverwalterin, stirbt im Alter von 89 Jahren. Eugenie, die jüngste, bis 1891 getreue Assistentin von Marie, Pianistin und Klavierlehrerin, Wahlengländerin, stirbt 87-jährig in der Schweiz. Aus Jean-Paul, Levana. Ihr wollt recht stark geliebt sein, Weiber, und recht lange und bis in den Tod? Nun, so seid Mütter eurer Kinder. Ihr aber, die ihr nicht erzieht, Mütter, wie müsst ihr euch eures Undanks für ein unverdientes Glück schämen vor jeder kinderlosen Mutter und kinderlosen Gattin und erröten, dass eine Würdige nach dem Himmel seufzet, den ihr wie gefallene Engel verlassen. Ihr wollt recht stark geliebt sein, Weiber, und recht lange und bis in den Tod. Nun, so seid ihr. Die Muttergefühle wandelten sich bei Clara von anfänglicher Begeisterung zu Zwiespältigkeit. Marie, die 1841 zur Welt kam, wurde mit Freuden begrüßt und ein großes Glück genannt. Ähnlich wohl auch Elise, die 1843, und vielleicht noch Julie, die 1845 geboren wurde. Als Clara dann aber 4 Kinder hatte, äußerte sie doch allmählich Zweifel an ihrer Mutterrolle. Im Mai 1847, als sie wohl gerade gemerkt hatte, dass sie zum 5. Mal schwanger war, schrieb sie in ihr Tagebuch: Was wird aus meiner Arbeit? Doch Robert sagt, Kinder sind Segen, und er hat recht. Denn ohne Kinder ist ja auch kein Glück. Und so habe ich mir denn vorgenommen, mit möglichst heiterem Gemüt der nächsten schweren Zeit wieder ins Auge zu sehen. Ob es immer gehen wird, das weiß ich nicht. Nachdem Clara einmal begriffen hatte, dass der Säugling auch von einer Amme gestillt werden konnte, dass man die kleinen Kinder zu den Verwandten auf Besuch schicken konnte und dass ein weiteres Kindermädchen nur ein paar Taler kostete, dass also die Mutterschaft nicht notwendig bedeutete, dass man angebunden war, hielt sie sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Sie ging auf Tournee, komponierte, spielte und ließ sich vom Publikum feiern wie vor ihrer Verheiratung. Ein Terminkalender wie der ihre war zweifellos mit Stress verbunden, aber sie wusste, dass sie keine Zeit verlieren durfte, sich als die Pianistin Clara Schumann durchzusetzen. Vor jeder kinderlosen Mutter und kinderlosen Gattin und erröten, dass eine Würdige nach dem Himmel seufzte, den ihr wie gefallene Engel verlassen. Robert ist schrecklich heimgesucht von hypochondrischen Gedanken, heißt es am 21. Juli in Claras Tagebuch. Und Schumann selbst klagte Anfang August über traurige Ermattung und schwere Leidenszeit. Am 12. August reisten sie auf Anraten des Arztes für 4 Wochen ins Seebad Scheveningen, wo endlich die erhoffte Besserung eintrat. Dafür erlitt Clara dort eine Frühgeburt. Vordergründig wegen der kalten Bäder, vermutlich aber auch, weil die ständigen Sorgen um Robert sie körperlich und seelisch zermürbt hatten. Catherine Lebrun, Clara Schumann, Künstlerleben und Frauenschicksal. Eva Weisweiler, Clara Schumann, eine Biografie. Marie wusste wohl nicht, dass Clara wieder einmal schwanger war und ihre ganze Hoffnung auf die Seebäder in Scheveningen setzte. Am 12. August ging Clara mit Robert, Marie und allen 6 Kindern auf die Reise. Nervöse, brennende Empfindung im Hinterkopf, bald eintretende Appetitlosigkeit, Wechsel prickelnder nervöser Empfindungen namentlich im Rückgrate, in den Fingerspitzen, protokollierte Robert, als sie angekommen waren. Clara nahm unterdessen ein Bad nach dem anderen, bis am 9. September endlich die ersehnte Fehlgeburt eintrat. Sie bekam hohes Fieber und musste im Bett bleiben. Zum ersten Mal während ihrer Ehe kümmerten sich gleich 2 Ärzte nicht um Robert, sondern um sie. Was würde Vater wohl sagen, wenn Marie ihm davon erzählte? Dass er sie immer als ewige Wöchnerin gesehen hatte, aber nicht als Verworfene, die ihre Kinder umbringt? Der, welcher wandelt, diese Straße voll Beschwerden. Neigung zu schwindeln. Angst und Unruhe. Kollern in den Gliedern. Singen und Brausen im Ohr. Starke peinliche Gehöraffektion. Immer schlimmer, aber auch wunderbar. Wunderbare Leiden. Musizieren. Wunderschöne Musik. Im Rhein, im heiligen Strome, das spiegelt sich in den Fell. Es regnete in Strömen. Schumann war im Schlafrock davongelaufen, mit Filzschuhen an den Füßen. Er rannte zum Rhein. Rhein zum rannte er. Oben gleißend birgt sein Inneres Tod und Nacht. Er sprang von der Brücke in den Strom, der ihn seit seiner Jugend so fasziniert hatte. Fischer retteten ihn und brachten ihn nach Hause. Clara war zutiefst erschüttert. Umso mehr so um, als sie nie mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatte. Nicht einmal in ihren schlimmsten Träumen hätte sie glauben können, was nun Realität geworden war. Ihr Mann hatte versucht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Setzen zu Ende ein Leben. Ihr Mann war geisteskrank. 2 Jahre später, nach Schumanns Tod, wurde sein Trauring vermisst. Ich vermute, schrieb Clara, dass er ihn, bevor er in den Rhein sprang, selbst hinabgeworfen hatte, in dem seligen Wahn, er werde sich da mit dem meinigen vereinigen. Anfang April 1854, fand ich Papiere, wo unter anderem stand, Zeit, als Dr. Peters, liebe Clara, ich werfe meinen Trauring in den Rhein, Robert verhalte sich tue du dasselbe. Und habe guten Appetit. Beide Ringe werden als weder dann sich wieder Gehörstäuschungen noch Ängste und Wahnvorstellungen mehr, schlafe viel und sei freundlich zu seinen Wärtern, die er anfangs manchmal geschlagen habe. Habe geschlagen manchmal anfangs eher die. Setzte sie sich hin, um die telegrammartigen Notizen, die sie sich über die Ereignisse vom 10. Februar an gemacht hatte, literarisch auszuschmücken. Nachtrag der vergangenen 5 Wochen, schrieb sie darüber und berichtete von Engel-, Geister- und Hyänenstimmen. Hyänenstimmen und Geister, Engel von, die er gehört und dass er behauptet habe, ein Sünder zu sein und eigentlich immer in der Bibel lesen zu müssen. Auch habe er sie nachts oft gebeten, ihn zu verlassen, weil er ihr ein Leid antun könnte. Mehrmals Noten, Zigarren und Geld eingepackt, um in eine Anstalt zu gehen. Gehen zu Anstalt. Woran sie ihn jedoch immer zu hindern gewusst habe, bis zu jenem schrecklichen Tag Anfang März, an dem sie dies größte aller Opfer bringen musste. Niemand, nicht einmal Brahms oder Joachim, hatten ihn jemals derartig reden hören. Hören reden derartig jemals ihn. Und nicht alle, die ihn kannten, glaubten ihr so bedingungslos, wie es die Nachwelt Musikwissenschaftler und Psychiater einbegriffen tun würde. Dazu bedurfte es freilich der Hilfe des ersten und einzigen Biografen, der ihr Tagebuch einsehen durfte, bevor Tochter Marie es verbrannte. Verbrannte es, Marie, Tochter. Berthold Litzmann. Das Besuchsverbot. Er platzierte allerdings die Information, dass es sich bei der scheinbar ad hoc niedergeschriebenen Krankengeschichte um einen Wochen später entstandenen Nachtrag handelte, so geschickt im Anmerkungsapparat, dass sie wunschgemäß überlesen wurde. Und manchmal heimlich beobachtet von Freunden und Verwandten, die Clara davon berichten mussten. Monatelang fragte Schumann nicht nach ihr, ihr nach nicht Schumann fragte, obwohl er wusste, dass sie schwanger war. Und daraus folgerten die Ärzte wohl, es sei das Beste, das sei es, jede Kommunikation zwischen den beiden zu unterbinden. Ist das Besuchsverbot der Ärzte gegenüber der Ehefrau des Kranken schon schwer verständlich, so ist die Tatsache, die ist so, dass Clara sich dagegen nicht wehrte, noch weniger nachzuvollziehen. Es gibt auf die Frage keine eindeutige Antwort, man kann aber mehrere Gründe zur Erklärung heranziehen. Zum einen war Clara eine zutiefst pflichteifrige, verantwortungsbewusste Natur. Zwar hatte sie sich gegen ihren Vater gestellt, um Robert zu heiraten, doch fiel ihr, wie wir wissen, dieser Ungehorsam außerordentlich schwer, außerordentlich ungehorsam, und sie brauchte mehrere Jahre, bis sie sich zum Widerstand durchgerungen hatte. In der Regel befolgte sie die Anweisungen derjenigen, die das Sagen hatten. Als wäre Schumann schon jahrelang von seiner Familie nicht ganz traute und unglücklich über ihre Anweisungen war, stellte sie doch deren Autorität nicht in Frage. Dass Robert bald völlig gesund völlig bald Robert nach Hause kommen würde. So wie sie früher für alle Krankheitssymptome blind gewesen war, so nahm sie auch jetzt nicht wahr, welch resignierte, ausschließlich der Vergangenheit zugewandte Stimmung zugewandte Vergangenheit aus Schumanns Zeilen sprach. Und auch in seinen nächsten Briefen vom 18. September und 26. September schwelgte er hauptsächlich in Erinnerungen an glückliche Zeiten, reihte Wichtiges und Nebensächliches übergangslos aneinander. Doch Clara bemerkte nicht, dass er keinerlei Zukunftsperspektiven hatte, dass er im Gegensatz zu ihr keine Pläne für das Leben nach seiner Genesung schmiedete. Für sie war nur eines wichtig. Ihr Robert dachte an sie. Er schrieb ihr, dass sie ihm Blumen geben konnte, beklagte sie sich. Ich kann ihm nicht das Kleinste geben. Warum eigentlich nicht? Nicht eigentlich, warum? Weil sie ihn nicht habe besuchen dürfen, sollte die Musikgeschichtsschreibung später mit der gleichen Hartnäckigkeit behaupten, mit der sie an der Legende vom spontan niedergeschriebenen Krankheitsprotokoll festhielt. Es wäre zwar denkbar, dass man Robert von Clara von Robert, seinen Kindern und allen, die in die Düsseldorfer Tragödie verstrickt waren verstrickt Tragödie, trennen wollte, bis er sich durch Schlaf, Spaziergänge und gutes Essen erholt haben würde. Grundsätzliche Bedenken gegen den Kontakt zwischen Angehörigen und Patienten aber hatte Richards nicht. Im Gegenteil, er hielt, wie er 1844 in einem Buch über öffentliche Irrenpflege schreibt, den Verkehr der Kranken mit näherstehenden Personen für ein Verhältnis, welches für die Behandlung der meisten Kranken ein sehr heilsames ist. Die Diagnose zu stellen war 1856 nicht weniger schwierig als im Rückblick von heute aus. Vielleicht litt er außer an den zyklischen Stimmungsschwankungen, manisch-depressive Störungen, die ihm seit der Jugendzeit zu schaffen machten, noch an Hypertonie. Zieht man die Schwächezustände, Kopfschmerzen, Urgeräusche, Kopfschmerzen, Schwächezustände, den späteren Selbstmordversuch und den Krankheitsverlauf in der Anstalt in Betracht, so kann man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es sich um Syphilis gehandelt haben könnte, zu deren eindeutiger Diagnose die damaligen Ärzte noch nicht imstande waren. Die vor kurzem von Ostwald gestellte Diagnose lautet, in der Sprache der modernen Psychiatrie, dass Schumann an einer bipolaren, affektiven Psychose litt, sowie an einer neurotischen Persönlichkeitsspaltung, zu der erworbene, organische Defekte und verschiedene psychosoziale Stressfaktoren hinzukamen. Und dass all dies durch ungeeignete ärztliche Behandlung verschlimmert wurde. Ostwald nimmt an, dass die akute Todesursache ein durch Nahrungsverweigerung herbeigeführter freiwilliger Hungertod war. Dass ich trag Todeswunden, das ist der Menschentod. Wenn wir uns nun das sommerliche Leben in dem kleinen Haus Lichtental 14 vorstellen, an die Sonnenflecken auf den Wassern der Oos denken, die hellen Kleider und Schirme vorüberspazierender Damen und dann in das lichte Musikzimmer treten, dessen drei Fenster so anmutig ins Grüne schauen, so können wir verstehen, in wie starkem Maße Claras Persönlichkeit den Mittelpunkt dieses Zimmers, dieses Hauses, ja fast dieser Gegend bildete. Vielen Freunden wurde es zur Gewohnheit, solange Clara ihr Baden-Badener Häuschen besaß, allsommerlich eine Zeit lang dort zu verweilen. 1938 Carla Höcker, 1990 Eva Weisweiler. 1862 kaufte Clara auf Anregung ihrer Freundin Pauline Viardot ein Sommerhaus in Lichtental bei Baden-Baden. Sie wollte endlich ein geräumiges, standesgemäßes Domizil haben, denn die provisorische Berliner Wohnung, deren einziges Schlafzimmerchen an das Gemeinschaftszimmer der Kinder grenzte, war, wenn Theodor Kirchner zu Besuch kam, recht unbequem. Die Beziehung befand sich damals auf einem romantischen Höhepunkt. Nach außen hin asketisch lebende Witwe reiste und wohnte sie in Wirklichkeit viele Monate im Jahr mit ihrem Liebhaber, den sie nach ihren Vorstellungen, das heißt zu einem Symphonie- und Opernkomponisten zu erziehen gedachte. Er selbst schien die Liaison ebenfalls zu genießen und freute sich über die frivolen Anträge der berühmten Frau. Einmal bat sie ihn, neben ihm auf der Orgelbank sitzen und sein schönstes Register ziehen zu dürfen. Ich selbsten. Österreich, Ungarn, England, Dänemark, England, Schweiz, Schweiz, Österreich, Ungarn, Österreich, England, Holland, Österreich, Belgien, Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, Frankreich, Belgien, Russland, Böhmen, England, Österreich, Ungarn, England, Belgien, England, Österreich, Ungarn, Holland, England, Österreich, England, Holland, England, England, Österreich, Ungarn, Belgien, England, Holland, England, Holland, England, Schweiz, Schweiz, Schweiz, England, England, Holland, England, England, England, Schweiz, England. Carla Höcker, Regensburg, 1938. Clara war 37 Jahre alt, als sie ihren Mann zum zweiten Mal und dieses Mal an den Tod verlor. Immer noch waren ihre Blicke nach Ende nicht gerichtet gewesen. Immer noch war diese und jene Entscheidung hinausgeschoben worden. Immer noch hatte sie im Gefühl eines innerlichen, mit Robert Verbundenseins gelebt. Das war nun vorüber. Zum ersten Mal in ihrem Leben stand sie ganz allein, beladen mit der Verantwortung für 7 unmündige Kinder. Seelisch tief niedergedrückt durch den schmerzlichsten menschlichen Verlust und brutal hineingerissen in den Kampf um das tägliche Brot. Catherine Lebrun, München, 1992. Seit dem Ausbruch von Roberts Geisteskrankheit waren über 3,5 Jahre vergangen, seit seinem Tod 15 Monate. Clara hatte Tausende von Kilometern zurückgelegt, Dutzende und Aberdutzende von Konzerten gegeben, aus finanzieller Notwendigkeit, aber ebenso auch aus psychischen Gründen heraus. Sie hatte viel häufiger ihrem Unmut Ausdruck verliehen, über die Verleumder der romantischen Musik, über miserables Publikum, über schlechte Klaviere, als ihrem Kummer und Schmerz. Schwäche zu zeigen, in Tränen auszubrechen, erlaubte sie sich nur selten. Nancy Bereich, Rheinbeck, 1991. Als Clara im Alter von 59 Jahren die Stellung am Hochschen Konservatorium in Frankfurt übernahm, war es das erste Mal, dass sie sich derart zu einer regelmäßigen Lehrtätigkeit verpflichtete. Die Stunden gab Frau Kammervirtuosin Schumann, wie sie im ersten Jahresbericht des Konservatoriums genannt wird, in der eigenen Wohnung. Auch hatte sie sich die Freiheit zu Konzertreisen ausbedungen. Sie war bei der Gründung der Hochschule die einzige Frau im Kollegium, Ein Privileg, das ihr aufgrund ihrer einzigartigen Stellung in der deutschen Musikwelt zugestanden wurde. Auch hier machten ihr großer Ruf und ihr Können die Beschränkungen hinfällig, denen Frauen normalerweise unterworfen waren. Der Gründungsdirektor Joachim Raff schrieb einer anderen Dame, die wegen einer Stellung angefragt hatte: Mit Ausnahme von Madame Schumann ist und wird im Konservatorium keine Lehrerin angestellt. Madame Schumann selbst kann ich eben wohl als Mann rechnen. Eva Weisweiler, Hamburg 1990. Nur sehr starke, unempfindliche Charaktere halten dem Unterricht bei Clara stand. Die Sensibleren fühlen sich entmutigt und verlieren jede Freude an der Musik, wenn nicht gar am Leben. Alles war falsch, berichtet eine ehemalige Studentin Marie Fromm. Die Arme zu steif, der Anschlag ungleichmäßig, der Ton nicht singend genug. Clara, die eiserne Meisterin, hat den pädagogischen Charme eines Richters. Am Flügel der Angeklagte, daneben sie, zu ihrer Rechten und Linken die Beisitzer Marie und Eugenie, im Saal aber ängstlich und zugleich schadenfroh die Kommilitonenschar. Nach einem Monat Unterricht bei Clara hätte sie sich nicht sehnlicher gewünscht, als tot zu sein, resümiert die Fromm. So wird Ruhe im Tode sein. Keinen Appetit, Gichtknoten. Ernährungskur, herzstärkende Limonade. Bluterguss vom Herzen ins Gehirn. Digitalis, Franz Brandweinwasser, Umschläge. Quittenschleim gegen Durchliegen. Kampferpulver. Schlaganfall, Krämpfe, Halbschlaf. Röcheln. Atem langsamer. Keinen Puls mehr. Ein ganz besonderer Zauber. Clara starb am 20. Mai 1896, kurz nach 4 Uhr morgens, umgeben von Marie, Eugenie und dem Enkel Ferdinand. Aber ihren Johannes hatte sie nicht wiedergesehen. Er hatte Maries Brief zu spät erhalten, weil er nach Bad Ischl gefahren war. Nun machte er sich auf den Weg nach Bonn, wo Clara an der Seite Roberts beigesetzt werden sollte. Doch in seiner Verwirrung und Erschütterung stieg er in den falschen Zug. Nach 40-stündiger Reise kam er auf dem Friedhof an, als der Sarg gerade aus der Kapelle getragen wurde. Aus jener Kapelle, in der Clara einst gebetet hatte, während Schumanns Sarg in die Erde hinabgelassen wurde. Tief bewegt nahm Brahms Abschied von seiner Freundin, die sein Leben als Komponist fast vom ersten Tage an begleitet und sein Leben als Mann hoffnungslos verwirrt hatte. Sie war seine erste große Liebe gewesen und hatte sein Leben lang alle anderen Frauen ausgestochen. Er gab ihr das letzte Geleit zum Grabe, zusammen mit ihren vielen anderen Freunden. Die Bäume um Schumanns Grab spendeten Schatten. Sie waren ja schon 40 Jahre alt. Mein Herz stand immer fremd in der Welt. Bilder von Clara Schumann. Eine Collage von Christine Lemke. Unter Verwendung der Clara Schumann-Biografien von Maria Lipsius, Carla Höcker, Nancy B. Reich sowie von Beatrix Borchert, Katrin Lebrun und Eva Weisweiler. Musik: Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms. Es sprachen Ella Korb, Cordula Hubrich, Karin Kernke, Sissi Höfferer, Bettina Stummeier, Beate Himmelstoß und Iris Meyer. Technik: Susanne Friedrich, Ton: Ingeborg Kiepert. Sprecherregie: Christine Lemke. Redaktion: Frank Kämpfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 1994.